Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland vom 4. bis 17. September 2005. Ticketnummer 151757, Bürgermeisterwahlkampf Witten. Das ist ein VKV-Antrag aus dem NEP-Ruhr-Kreis von Stefan Borkrefe. Genehmigt wurden hier weitere 500 Euro für seinen Bürgermeisterwahlkampf, die bereits als Spende eingegangen sind. Ticketnummer 152841, nochmal ein VKV-Antrag aus dem NEP-Ruhr-Kreis. Antragsteller ist der Carsten. Es geht um 20 Euro für die Teilnahmegebühr an der Kaffeetasse Sprockhöfe. Auch dieser Antrag wurde genehmigt. Ticketnummer 153101. Hier geht es um den Austragungsort unseres nächsten LPTs. Zur Auswahl standen Aachen und Rheinbach und der Vorstand hat sich für die Stadt Aachen entschieden. Ticketnummer 152927, Verlängerung Nachsendeauftrag Berti. Der Vorstand hat beschlossen, den Nachsendeauftrag um weitere 6 Monate für 23 Euro zu verlängern.